Neulenkbach. Zweites Buch. Von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 16. Der Peregrinamus. Anmerkung des Autors. Peregrinamus. Latein. Bedeutung. Wir reisen. Der Peregrinamus zählt 2145 Waggons und fährt, angetrieben durch eine moderne Hochdrucklok, in steter Bewegung durch die Lande der neuen Reichsbahn. Wer aussteigen wollte, musste springen, denn selbst bei offiziellen Reichsbahnhöfen sollte der Peregrinamus nie ganz stehen bleiben, sondern lediglich mit verlangsamter Geschwindigkeit weiter über die Gleise rollen. Zu schwierig wäre das erneute Wiederanrollen, die Wiederaufnahme der Fahrt bei absolutem Stillstand dieser gewaltigen Konstruktion. Selbst der unglaublich hohe Kesseldruck, die phänomenale Leistung der parallel geschalteten Speerschen Hochdruckkessel, vermochten die 2145 Waggone dieser Bahn nicht mehr so ohne weiteres in Bewegung zu setzen. Ein jeder Stillstand wäre somit ein endgültiger, denn der Peregrinamus sollte seinem Konzept nach sich gleich einem Perpetuum mobile auf ewig bewegen, aber nie ruhen. Alle Waggons verfügten über 3 bis 10 sogenannte Schienenappartements unterschiedlicher Dimensionen und Ausstattungen. Für Reisearbeiter und mittellose Reisende waren die Nischenabteile der hinteren Waggons vorgesehen. Eine Art belüftete, rechteckige Holzkapsel, die in ihrem Aussehen nach schon fast an einem Sarg oder an ein Schließfach erinnern mochte. Sarg an Sarg reihten und schlichteten sich diese minimalistischen Lebensräume neben und übereinander. Abgesehen von einer automatisierten Sauerstoffzufuhr verfügten diese modernen, mit Stroh ausgelegten Kleinstwohnräume über ein Trinkwasserrohr und eine Jalousie, durch die man andere Nischenabteile und eine Gemeinschaftstoilette in Form eines an der Wand angebrachten Fäkalrohrs erkennen mochte. Frühere Ausführungen dieser Waggons verfügten noch über eine 4 Meter lange Schiebetüre. Durch diese den Schlafnischen gegenüberliegende Schiebetüre war man damals ins Freie getreten und hatte sein Geschäft auf einer Art Donnerbalken verrichten müssen. Seit Inkrafttreten der Hygienenovelle zum Schutz für Reisende wurde jedoch von dieser Form des Apartbaus abgesehen. Kritische Stimmen pflegten jedoch noch heute das wiederholte Besudeln der weiter zurückliegenden Waggons und derer Passagiere als wirkliche Ursache der Einführung des neuen Hygienestandards zu betrachten. Dadurch, dass alle Waggons des Peregrinamus allerdings als in sich abgeschlossene Systeme konzipiert waren, aber nur wenig Frischluft durch die zu klein bemessene Belüftungsrohre zu dringen schien, vermochte sich innerhalb weniger Monate ein bestialischer Geruch entwickeln, der ferner an alte, ungewaschene Bettwäsche, menschliche Ausdünstungen, Essensreste und Fäkalien erinnerte. Dies sollte jenen Abteilungen zum Amüsement des Fischernetzwerks schon bald den Beinamen Aromaklasse einbringen. Neben dem zum Himmel schreienden Gestank sollten auch extreme Temperaturen von mindestens 35 Grad Celsius diese Art der Unterbringung zu einem wahren Martyrium für Reisende jener Abteile machen. Unbedingtes Ziel eines jeden Reisenden sollte somit der Aufstieg in eine höhere Klasse sein. Auch hier beschuldigt das Fischernetzwerk die Reiseführung der neuen Reichsbahn der technischen Verschlechterung der niederen Klassen als Taktik, um Produktionsleistung der Fabrikarbeiter indirekt zu befeuern. Gesamt gibt es 5 Klassen, die von hinten beginnend in aufsteigender Reihenfolge von der Lok gezogen werden. Die Roma-Klasse war die unterste Form des Reisens. Doch eine Aufbuchung vermochte sich nicht jeder ohne weiteres leisten. Bereits die vorletzte Klasse schon würde den Großteil des durchschnittlichen Solds eines einfachen Arbeiters aufziehen, sodass sein Ansparen von Rücklagen für die Zukunft als unmöglich erachtet werden könne. Dieser Tatsache zum Trotz war gerade jene Klasse die begehrteste der 5 Klassen, stellte sie für viele Reisende doch den akzeptabelsten Kompromiss zwischen Leben und Leisten. Wahrscheinlich war es aber wohl dem Sachverhalt zuzuschreiben, dass Abteilungen der vierten Klasse doch wenigstens über ein kleines Fenster mit Tageslicht wie auch eine Klimasteuerung verfügten. Nicht zuletzt aber waren diese Abteilungen auch an das horizontale Paternoster-System des Zuges angeschlossen, wodurch eine Reise auch innerhalb des Zuges jedenfalls theoretisch für alle Reisende jener vier Klassen möglich wäre. Davon jene Paternoster als Personenbeförderungsmittel wertzuschätzen, sahen Reisende der vorletzten Klasse aus Budgetgründen jedoch ab. In der Praxis pflegte man durch dieses System regen Tauschhandel mit der Dienerschaft der dritten Klasse zu betreiben, die sich ihrerseits gegen ein gewisses Entgelt dazu bereit erklärt hatte, sie, die sogenannte Fensterklasse, mit Naturalien und Hygienemittel zu versorgen. Jeder Paternoster musste jedoch erst einmal den kompletten Peregrinamus durchwandern, um wieder an seinen ursprünglichen Ausgangspunkt vorbeizukommen. Die Schwierigkeit, Geldmittel oder Güter sicher durch alle Klassen und vor allem durch die letzte Klasse zu transportieren, erforderte natürlich eine ausgeklügelte Strategie. Als die fünfte Klasse, nämlich dem regen Tauschhandel der oberen Klasse gewahr werden sollte, zögerte sie keinen Augenblick, sich an den Gütern oder dem hinterlegten Gelde der höheren Klassen zu bereichern. Nach drei oder vier ausgeraubten Paternostern sollten die Lieferungen je zum Erliegen kommen. Die mittellos und hungrigen Arbeiter der Roma-Klasse suchten fortan vergeblich die Paternoster ab, ohne doch noch ein weiteres Mal fündig zu werden. Die Fensterklasse hatte nämlich sich mit den Fehwammenverbrämten der dritten Klasse nach den Vorkommnissen auf einen festen Zeitpunkt für die Lieferung geeinigt. Dem waren jedoch Erkundungen ob der genauen Anzahl der Paternosterkabinen und komplexe mathematische Berechnungen ob der exakten Fördergeschwindigkeit vorausgegangen, die zuletzt es ermöglicht habe, dass die richtige Förderkabine zum richtigen Zeitpunkt von den richtigen Personen geöffnet werden würde. Am Rande darf hier noch angemerkt werden, dass der Peregrinamus über ein gewaltiges Multistufen-Paternoster-System mit über 4.415.400 Einzelkabinen verfüge. Diese Kabinen waren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,3 Meter pro Sekunde unterwegs und mit einem automatisierten Kabinenschließmechanismus ausgestattet, der nach Passieren eines jeden Waggons ausgelöst werde. In der Praxis könne also eine jede Kabine von jedem Reisenden geöffnet werden, würde jedoch aufgrund der hohen Anzahl von Leerkabinen nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auch etwas beinhalten. Mehr als 170 Tage benötigt eine solche Kabine, um den Paternoster des Peregrinamus einmal komplett zu durchlaufen. Eine exakte Planung war also der entscheidende Faktor, um diese Art des Handels zwischen den Klassen auch weiterhin in gewohnter Manier abwickeln zu können. Bereits eine geringe Abweichung der Geschwindigkeit durch beispielhafte Wartungsarbeiten könne fatale logistische Versorgungsengpässe und eine Nahrungsknappheit der unteren Klassen zur Folge haben. Die Wartungsarbeiten gingen jedoch in aller Regel zumeist sehr unauffällig vonstatten, zumal der Paternoster aus hochwertigsten und gut verarbeiteten Materialien hergestellt ward und auch die Konzeption eine sehr lange Betriebsdauer vorsehe. Der Peregrinamus sollte gleich dem Paternoster selbst, als bald die maximale Kapazität reisend erreicht ward, auf ewig funktionieren, um die Schienen der neuen Reichsbahn mit gleichbleibender Geschwindigkeit zu befahren. Vorerst aber ist, wenn auch nur zum Versorgungszwecke der Reisenden, wie auch zur Auffüllung der Kohlenlager und Wassertanks, noch eine externe Versorgung notwendig. Sehr bald schon würde aber auch dieses Problem der Vergangenheit angehören. Ende des 16. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Bitte behalten Sie uns lieb. Wir waren halt einfach viel zu lang ein Staatsbetrieb. Sollten Sie im Lauf der Fahrt mal das WC benutzen, würden wir empfehlen, dass Sie das vorher selber putzen. Verwenden Sie am besten eine Flasche Sagrotan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen.